Zum 17. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni besichtigten Zhou Ilmin, Vertreter der Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang und seine Mitarbeiter, am 9. Juni das Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes.